Kapitel 3. Der Traum ist aus. Das Feuer knisterte und Kalle nippte am Whisky. Der nächste Track ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Ohne dich wäre ich vermutlich nie in den Urlaub gefahren und erst recht nicht zum Castortransport. Du hattest schon immer ein Gespür für außergewöhnliche Partys und ich bin dir immer gerne gefolgt. Besonders dankbar bin ich dir, dass du mich beim Kampf gegen Dragonen unterstützt hast. Ohne dich hätte ich vielleicht verloren. Ohne dich wäre ich vielleicht in der Psychiatrie gelandet. Ich weiß, du hältst Dragon für eine Ausgeburt meines Kopfes, aber glaube mir, Dragon lebt. Seitdem ich Galactica getroffen habe, weiß ich, dass er lebt. Sollte ich tot sein, wenn er zurückkehrt, dann kümmere du dich um ihn. Ich weiß, du bist ein Pazifist, aber dein Berufsoptimismus ist die beste Waffe im Kampf gegen ihn. Wie damals beim Castor. Komm, pack deinen Rucksack, schnall dich an und lass uns in Gedanken zurück in unseren ersten gemeinsamen Urlaub reisen.